mit avec plaisir. Okay, my darling, wie lieb von you. Und die Musik spielt dazu. Please, my boy, gib mir schnell ein Kiss. Merci, madame, ihre Hand sein süß. Okay, my sweetheart, ich liebe you. Und die Musik spielt dazu. How do you do? How do you do? How do you do? Do, do, do. How do you do? How do you do? How do you do? Do, do, do. I think you 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Wir sind vor dem Somebody Picks. How do you do? How do you do? How do you do? Do, do, do. How do you do? How do you do? How do you do? Do, do. Ich danke sehr, mein Herr, merci beaucoup. Und die Musik spielt dazu. How do you do? How do you do? How do you do? Do, do, do. Ich danke sehr, mein